Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Zu unserem Hörspiel »Der Mann, der Donnerstag war« spricht der Regisseur Wilhelm Semmelroth. Das Hörspiel von »Dem Mann, der Donnerstag war«, das Sie gleich hören werden, ist zweifellos eine seltsame Dichtung. Seltsam zumal für den, der die Eigenarten und Absichten seines ursprünglichen Autors G.K. Chestertons nicht kennt. In seinem Heimatland England wird er der Meister des Paradoxon genannt, der durch scheinbaren Unsinn die wahren Sinnzusammenhänge des Lebens aufzudecken versucht. Es soll Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, ein solches Stück wie das heutige nicht vorgesetzt werden, ohne dass ich Sie darauf hinweise, dass wir versucht haben, etwas davon hörbar zu machen, was Chesterton meint, wenn er seinem Buch »Vom Mann, der Donnerstag war« die Bezeichnung »A Nightmare«, ein Albtraum, gibt. Seien Sie daher nicht befremdet, wenn Sie unsere Anarchisten im Stück wie tadellos gedrillte Überautomaten reden hören. Anarchie, das Thema unseres Stückes, hat ihre gefährlichste Form ja nicht in der individuellen Willkür, sondern in der streng organisierten Pseudo-Ordnung. Wir haben das bei uns selbst ja lange bittere Jahre hindurch gespürt. Die paradoxe Übersteigerung eines Albtraums ist wahrhaftig eine geeignete Form, Kräfte darzustellen, die ebenso zur Rettung wie zur Vernichtung der Welt führen können. Ich will hier keineswegs das Amt eines Erklärers übernehmen, glaube aber, dass es Ihnen und dem Stück dienen könnte, wenn ich Sie von vornherein auf den paradoxen Charakter unseres Stückes hinweise. Es sind verwirrende Begebenheiten, die gleich vor Ihnen abrollen werden, wie die scheinbar sinnlosen Bilder eines Traums. Einen Satz Chestertons will ich Ihnen als vorsichtigen Schlüssel geben. Wer dem Guten dient, kann der Hölle ebenso nahe sein wie der Teufel selbst. Oder ein Satz des französischen, in wahrhaft christlichem Geist Chesterton nahestehenden Dichters Claudel. Auch die Sünde dient der Verherrlichung des Guten. Das Gute und das Böse liegen dem Menschen gleich nahe. Das Leben ist die Bewährung. Was immer sonst Sie unserem Hörspiel entnehmen, ein Albtraum hat einen Sinn, der seine Wurzeln in einem Boden hat, der nur durch tiefe Besinnung wieder freigelegt werden kann. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Der Mann, der Donnerstag war. Ein Hörspiel nach Chesterton von Gisela Prugel. Es wirken mit Gabriel Syme, René Deltgen, Gregory, Rudolf Terkatz, der Präsident, Peter Esser, der Sekretär, Kaspar Brüninghaus, Marquis de Saint-Eustache, Werner Hessenland, Professor de Worms, Hermann Pfeiffer, Dr. Bull, Gerhard Geißler, Oberst de la Croix, Heinrich Fürst, der Vorsitzende des Anarchistenrates, Bernd M. Bausch, ferner Karl Maria Schley, Rudolf Böhme, Frank Barufsky und Herbert Kappen. Musik Hans Jönsson. Regie Wilhelm Semmelroth. Mein Name ist Gabriel Syme. Ich bin der Mann, der Donnerstag war. Ich weiß, Sie erwarten nun eine Erklärung von mir, aber wie soll ich dieses seltsamste Abenteuer meines Lebens Ihnen erklären, Ihnen erlebbar machen, ohne Ihre Nachsicht zu missbrauchen, ohne Sie durch das scheinbar Unwahrscheinliche meiner Erlebnisse allzu sehr zu verwirren? Was für eine Aufgabe. Nein, halten Sie mich nicht für einen Phantasten, bitte tun Sie es nicht. Zugegeben, ich bin ein Dichter, aber ich schwöre Ihnen, nie wäre es mir gelungen, ein solches Abenteuer auszusinnen, in das ich, ohne es zu wollen, hineingetrieben wurde. Abenteuer dieser Art gleichen mit ihren verworrenen Begebenheiten den grausen Symbolen einer Geheimschrift. Man ahnt wohl, dass sie etwas ungemein Wichtiges zu bedeuten haben, aber man errät ihren Sinn nicht. Es begann in dem Kellergewölbe einer Londoner Hafenkneipe, dessen Mauern originellerweise mit Gewehren und Pistolen dekoriert waren. Ein Berufskollege, er hieß Gregory, ein Mann mit roten Haaren, der nicht halb so sanftmütig war, wie er dreinschaute, hatte mich dorthin geführt. Es war Nacht. Was soll das, Gregory? Warum schleppen Sie mich in diesen waffenstarrenden Keller? Sie wollten mir nicht glauben, dass ich ein Anarchist bin. Bisher haben Sie mich nicht überzeugen können. Vielleicht überzeugt Sie nun dieses Gewölbe. Die Dekoration ist recht amüsant. Amüsant? Sie wagen es, den Zufluchtsort der Anarchisten als amüsant zu bezeichnen? Aber Sie haben hier Zutritt. Ich bin Anarchist. Sie sind ein Poet. Dann hätte ich Sie nicht hierher geführt. Sie versprachen mir ein Abenteuer, Gregory. Zum Teufel! Ist der Anarchismus kein Abenteuer? Zugegeben, aber was haben wir Dichter damit zu tun? Wir dienen der Ordnung. Unsinn, Syme. Jeder Künstler ist Anarchist. Er erkennt, wie wertvoll das einmalige Aufflammen, der einmalige Donnerschlag einer wirkungsvollen Explosion ist. Ein Künstler kümmert sich um keine Regierung. Er bricht mit jeglichem Herkommen. Der Poet ist immer ein Empörer. Sie könnten ebenso gut sagen, es sei poetisch, seekrank zu sein. Wenn Sie mich aber weiter mit Ihrem rebellischen Geschwätz unterhalten wollen, wird der Abend für mich verloren sein. Lieber Syme, ich hoffe, dass Sie Ihre Meinung über diesen Abend noch ändern werden. Ich fürchte, dass ich es nicht tun werde. Sie werden vor allem Ihr Versprechen halten. Keinem Menschen auch nur ein Sterbenswort zu erzählen. Das ist doch selbstverständlich. Ihre Hand darauf. Ich glaube nicht, dass sich jemand für Ihre Geheimnisse interessiert. Oh, die Polizei würde viel darum geben, wenn sie hier stehen könnte. Ich denke, die Polizei hat andere Sorgen, als solchen Kindereien nachzuspüren. Kindereien? Na, dann treten Sie mal ein. Vorsicht! Unter der Schwelle liegt eine Sprengladung. Oh, eine Stahlkammer? Was sind das für merkwürdige Behälter an den Wänden? Bomben. Nehmen Sie Platz, Sam. Danke. Sitzen Sie bequem? Danke, danke. Ich bin dergleichen Sitzgelegenheiten nicht gewohnt. Wissen Sie, was in der Kiste ist? Nein. Eierhandgranaten. Verdammt. Kann man sich nicht woanders hinsetzen? Vielleicht auf diese Kiste. Was ist da drin? Dynamit. Dynamit? Glauben Sie nun endlich, dass ich ein ernsthafter Anarchist bin? Es scheint, dass ich nicht umhin kann. Ich wusste es. Im Vertrauen, Gregory, gegen wen sind Sie eigentlich? Gegen die Regierung? Puh, das lohnt sich nicht. Ich bin gegen Gott. Sie meinen gegen die Kirche? Ich sagte gegen Gott. Wir werden ihn genauso abschaffen, wie wir Recht und Unrecht abgeschafft haben. Ach, Gregory, Sie sind ein Narr. Ich weiß, Sie glauben mir nicht, weil ich offen bin, weil ich mich nicht verkleide, weil ich keine Maske trage. Bei Ihnen sind Anarchisten Männer des Aufruhrs, die als harmlose Bürger auftreten und ihre Mission, ihren Glauben hinter philiströsen Gewohnheiten verstecken. Und Sie? Ich gebrauche einen Trick. Ich trete überall offen als Anarchist auf. Und darum hält man mich... Für einen Narren. Für einen Poeten. Allerdings ist dieser Trick nicht meine Erfindung. Er stammt von dem Präsidenten des Zar. Zar? Z-A-R. Was ist das? Die Abkürzung für Zentraler Anarchistenrat. Unser Präsident ist zweifellos der bedeutendste Mann, der jemals in Europa gelebt hat. Mir völlig unbekannt. Niemand kennt ihn. Und das gerade ist seine Größe. Er bleibt immer im Hintergrund. Aber einen Namen wird er doch haben. Ja, Sonntag. Sonntag? Für einen Anarchistenhäuptling ein etwas ungewöhnlicher Name. Durchaus nicht. Der Zentrale Anarchistenrat besteht aus 7 Mitgliedern, die nach den 7 Tagen der Woche benannt werden. Sehr interessant. Und diese Herren kommen hier in diesem Keller zusammen? Nein. Hier tagen nur die Bezirksgruppen. Heute Nacht wird man übrigens hier ein neues Ratsmitglied wählen. Der Herr, der bisher die Stelle des Donnerstag bekleidete, ist plötzlich gestorben. Und wissen Sie auch, wen man an seiner Stelle in den Rat wählen wird? Wie soll ich das wissen? Ich bin doch kein Anarchist. Mich wird man wählen. Oh, gratuliere, Gregory. Nach der Wahl erwartet mich am Ausgang dieser Höhle ein Schleppdampfer. Und dann werde ich Donnerstag sein. Mitglied des obersten Anarchistenrates. Gregory, Ihre Gedichte sind mir seit jeher ein wenig schwach vorgekommen. Aber dass Sie ein ausgemachter Esel sind, also nein, das möchte ich doch nicht annehmen. Schein! Sie sind mir sehr sympathisch. Ihr Äußeres ist so anziehend. Mit Ihrem roten, gelockten Haar gleichen Sie einer Madonna von Botticelli. Aber Sie wirken jetzt auf mich wie eine verkörperte Gotteslästerung, eine Mischung von Engel und Teufel. Schein! Sie enttäuschen mich. Ich habe mein Geheimnis einem Unwürdigen mitgeteilt. Ich werde Sie entschädigen, Gregory. Ich werde Ihnen auch ein Geheimnis enthüllen. Sie haben Geheimnisse, Sam. Versprechen Sie mir zu schweigen, Gregory. Meinetwegen. Hand darauf. Bitte. Viel wird dabei nicht herumkommen. Aber es wird Sie sicher interessieren, dass wir Ihren Trick kennen. Meinen Trick? Ja, den Trick, als anarchistischer Poet aufzutreten. Und wer ist wir? Scotland Yard. Ich bin Detektiv von Scotland Yard. Hände hoch! Aber, Gregory, bitte stecken Sie Ihr Schießeisen weg. Sie haben mich in die Falle gelockt, Sie Schuft. Sehen Sie denn nicht, dass wir uns gegenseitig matt gesetzt haben? Oh, wieso? Ganz einfach. Ich muss der Polizei verschweigen, was ich hier sehe, weil ich es Ihnen versprochen habe. Und Sie können Ihren Freunden nicht verraten, dass ich der Polizei angehöre. Ja. Zum Teufel, wie kommen Sie zu Scotland Yard? Durch Zufall. Ich traf nachts einen Polizisten auf seiner Streife und philosophierte mit ihm. Seit wann philosophieren denn Polizisten? Weiß ich nicht. Meiner tat es jedenfalls. Wir sprachen auch über Aufrührer und so erfuhr ich die Ansicht von Scotland Yard über den Anarchismus. Man hält uns doch hoffentlich für gefährlich. Unbedingt. Man ist überzeugt, dass sich wissenschaftliche und künstlerische Kreise stillschweigend zu einem Kreuzzug gegen Familie und Staat verbunden haben. Wissenschaftler und Künstler? Nein, die gefährlichsten Gegner sind die Ungebildeten. Das ist die Ansicht der Spießer, aber sie ist falsch. Die gefährlichsten Verbrecher sind diese modernen Philosophen, die keine Gesetze anerkennen wollen. Sie haben sich ein Ideal von Menschen gebildet, das völlig unbrauchbar ist. Ach, für Sie, der Sie ein Mann der Ordnung sind. Aber diese Männer wollen die Welt und die Menschheit verändern. Nein, Gregory. Sie wollen sie nur zerstören. Retten, Sam. Retten. Die Ordnung zerstören. Aber die Menschheit retten. Natürlich, das kann keine Polizei der Welt begreifen. Sehr richtig. Scotland Yard hat darum auch ein Sonderkommando aufgestellt, dessen Angehörige Detektive und Philosophen in einer Person sind. Philosophische Detektive? Wird ja ein Unsinn. Na, durchaus nicht. Es handelt sich vielmehr um eine schlagkräftige Truppe, welche bereits im Kampf gegen den Anarchismus steht. Bisher haben die Polizisten im Kampf gegen den Anarchismus immer versagt. Sie kamen ganz einfach zu spät. Sehr richtig. Und darum ist es unsere Aufgabe, den Beginn einer Verschwörung zu beobachten. Wir gehen in Gesellschaften, wir besuchen Zirkel und Meetings und versuchen, jene gefährlichen Gedanken aufzuspüren, die den Menschen zum Fanatismus, zu intellektuellen und auch zu wirklichen Verbrechen treiben. Verstehen Sie, wir sind eine Art von Gedankenpolizei. Großer Gott. Und Sie hat man dort angestellt? Der Chef persönlich hat mich engagiert. Wer ist Ihr Chef, Sam? Keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, wie er aussieht. Aber Sie müssen ihn doch gesehen haben. Eben nicht. Er hält sich ständig in einem vollkommen dunklen Raum auf, weil er behauptet, dass dies seine Gedanken erhelle. Und Sie meinen wirklich, dass ich Ihnen diesen Unsinn glaube? Sam, Sie sind ein Angeber. Ich habe mich blöffen lassen. Bitte. Hier ist mein Ausweis mit Lichtbild. Diese kleine blaue Karte? Ja. Sie weist mich als Mitglied des Sonderkommandos zur Vereitelung der großen Weltverschwörung aus. Was bedeutet das? Meine Kameraden kommen. Die Anarchisten? Ja, ich sagte es Ihnen schon, dass heute der Donnerstag gewählt wird. Was mache ich nur mit Ihnen, Sam? Verstecken Sie mich, Gregory. Unmöglich. Mein Gott, wenn man erfährt, dass Sie Detektiv sind, wird morgen früh Ihre Leiche traurig und einsam die Themse untertreiben. Ich erinnere Sie an Ihr Wort. Sie müssen mich retten. Nun gut, ich werde Sie als Verbindungsmann des Zentralrates angeben. Ausgezeichnet. Aber, Scheim, wenn Sie Ihr Wort brechen, dann soll Ihr Gott eine Hölle für Sie allein schaffen, in der Sie in aller Ewigkeit heulen müssen. Einverstanden. Ich werde genauso schweigen wie Sie. Ein Fremder? Unter uns? Was bedeutet das, Kamerad Gregory? Liebe Kameraden, dies ist Mr. Syme, ein Abgeordneter des Zentralrates. Ich begrüße Sie, Mr. Syme, und eröffne hiermit die Versammlung. Kameraden, unsere Zweckstelle hat immer die Ehre gehabt, die Donnerstage für den Europäischen Zentralrat zu wählen. Wir betrauern alle das betrübliche Hinscheiden des heroischen Mitarbeiters, der den Posten bis zur vergangenen Woche innehatte. Er organisierte den großen Dynamitanschlag auf Brighton. Friede seiner Asche. Friede. Euch, Kameraden, fällt es heute noch zu, aus der anwesenden Gesellschaft den Mann zu wählen, der Donnerstag sein soll. Ich beantrage, dass Kamerad Gregory als Donnerstag gewählt wird. Bevor ich über den Antrag abstimmen lasse, möchte ich Kamerad Gregory ersuchen, eine Erklärung abzugeben. Kameraden, es ist mir, ich bedauere es sehr, geradezu unmöglich, heute eine solche Erklärung abzugeben. Was haben Sie denn? Gewisse Gründe legen mir eine Zurückhaltung auf, die ich selber nun ja am meisten beklage. Zurückhaltung? Sie sprechen von Zurückhaltung, Gregory? Zurückhaltung? Ich sagte doch schon gewisse Gründe. Gregory, Sie müssen Farbe bekennen. Wir müssen wissen, woran wir bei Ihnen sind. Äußern Sie sich über Ihre Ziele. Über meine Ziele? Nun, ich möchte sagen, es erübrigt sich ganz und gar. Meine Ziele stimmen mit den Ihren vollkommen überein. In der Tat. Unsere Feinde haben von Ihnen natürlich eine gänzlich falsche Vorstellung. Wissen wir? Ja, man verkennt uns, man verfolgt uns, man zwingt uns, in Katakomben unterzuschlüpfen, wie die ersten Christen. Ja, wir gleichen diesen. Auch über uns verbreitet man die gleichen Abscheulichkeiten, wie sie die intellektuellen Römer über die ersten Christen verbreitet haben. Kameraden, die Polizei hält uns für eine Bande von Aufrührern und Zerstörern, welche den Bestand der Menschheit gefährden könnten. Eine Auffassung, wie sie nur in den Köpfen intellektueller Polizisten ausgebrütet werden kann. Man versucht uns zu provozieren. Üben wir darum Zurückhaltung. Kamerad Gregory. Ich muss meine Freunde doch wenigstens warnen können. Kamerad Gregory. Sie müssen jetzt zu uns sprechen und nicht mit den Delegierten plaudern. Natürlich. Ich meine, ja, man stellt uns als Ungeheuer hin, während wir in Wirklichkeit ungemein sanftmütig sind. Ich denke nicht daran, sanftmütig zu sein. Denke nicht daran. Natürlich nicht. Ich meine ja nur, wir sollten uns um diese Verleumdungen nicht kümmern, sondern der Gesellschaft beweisen, dass wir nicht ihre Mörder und Feinde sind. Wir sollten vielmehr mit sittlichem Mut und geistigem Nachdruck und in aller Ruhe die unvergänglichen Ideale der Brüderlichkeit und Einfachheit verfolgen. Amen. Amen. Ruhe! Kameraden, achtet die Würde dieser Versammlung. Ich stelle die übliche Frage. Erhebt jemand Einspruch gegen die Wahl des Kameraden Gregory? Ja, ich, Herr Vorsitzender. Sind Sie wahnsinnig, Syme? Ich erteile dem Kameraden... Wie war doch gleich Ihr Name? Syme. Ich erteile dem Kameraden Syme das Wort. Kameraden! Sind wir wirklich hierher gekommen, um uns solch braves Geschwätz anzuhören? Hat man diese Wände mit Waffen dekoriert, damit sie Zeugen sind, wie uns Kamerad Gregory zuruft, seid rechtschaffen und tugendhaft? Wir sollten keine Feinde der Gesellschaft sein? Ich sage... Es gibt keine Ärgeren als uns, aus dem einfachen Grunde, weil die Gesellschaft der ärgste und älteste Feind der Menschheit selber ist. Hallo! Sie verdammter Heuchler! Sie hören, Kamerad Gregory beschuldigt mich der Heuchelei. Nun, ich sage, dass ich nicht nur meine Pflicht erfülle. Kamerad Gregory mag in der Tat liebenswertere Eigenschaften haben als ich, aber gerade deshalb ist er völlig ungeeignet, diesen Posten auszufüllen. Man muss auch heucheln können, wenn es Not tut. Bravo. Oder wollen Sie, dass der zentrale Anarchistenrat von sentimentalem Mitleid angesteckt wird? Dann pfeifen wir auf Kamerad Gregory. Sehr richtig. Auch ich wende mich gegen ihn, wie ich mich gegen alle Regierungen Europas wenden würde, und zwar ganz unpersönlich und ruhig. Ich bin überhaupt kein Mensch. Ich bin eine Sache. Bravo. Und darum hinweg mit Gregoris Wassersuppenmethoden. Ich zugebe, dass er an den Zentralrat kommt, lasse ich mich lieber selber wählen. Bravo! Halt! Ihr verdammten Narren! Ich würde in den Rat gehen, um zu kämpfen und nicht um tief unter der Erde rührselige Reden zu halten. Ich stelle hiermit den Antrag, Kamerad Sein als Donnerstag zu wählen. Kamerad Sein! Kameraden, hört mich an! Ihr könnt diesen Mann nicht wählen. Er ist... Null, Kamerad Gregory, was bin ich? Er ist ganz unerfahren in unserem Handwerk. Zweifellos ist er erfahrener als Kamerad Gregory. Zweifellos. Wer für Sam ist, hebe die Hand. Halt! Halt! Kameraden, bringt mich um, aber wählt diesen Mann nicht. Ja, ich befehle es euch. Hört ihr, Kameraden? Gregory befiehlt. Befiehlt? Er ist doch nicht Sonntag. Kameraden, ich flehe euch an. Wählt Sam nicht. Kamerad Gregory, stehen Sie auf. Für einen Anarchisten haben Sie sich eben erstaunlich würdelos benommen. Noch einmal, wer für Sams Wahl ist, hebe die Hand. Come on. Ich stelle eine nahezu einstimmige Mehrheit fest. Ich mache jetzt die Gegenprobe. Gegen die Wahl hat als einziger Kamerad Gregory gestimmt. Die Versammlung ist geschlossen. Kamerad Sam, der Schlepper für Sie ist fahrbereit. Sam, Sie sind ein Teufel. Danke, Gregory. Und Sie scheinen doch ein Anarchist zu sein. So wurde ich der Mann, der Donnerstag war. Ich war wie betäubt, so wie damals, als ich den nachtdunklen Raum verließ, in dem mich ein unsichtbarer Chef zum Detektiv gemacht hatte. Und doch, was war das gegen das Kommende? Es war heller Tag, als ich in der Nähe von Westminster wieder an Land ging. Ein Mann stand am Quai. Als er den Zettel in meiner Hand sah, der meine Wahl bestätigte, trat er auf mich zu. Sind Sie Donnerstag? Ja. Gestatten. Montag. Sekretär des obersten Anarchistenrates. Sonntag erwartet uns zum Frühstück. Ich dachte es mir. Wo ist das? Sehen Sie dort drüben das Restaurant? Das Haus mit der Veranda. Ganz recht. Auf dieser Veranda werden Sie einige Gentlemen finden, die ein Gabelfrühstück einnehmen. Das sind wir. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass der Zentralrat in aller Öffentlichkeit tagt? Gewiss. Das ist das einzige Mittel, unsere Zusammenkünfte geheim zu halten. Ja, und die Kellner? Sie halten uns für Narren, sie nehmen uns nicht ernst. Kommen Sie. Man erwartet Sie schon. Wer ist dieser große Mann dort, der uns den Rücken zuwendet? Sein Haupt mit dem weißen Haar scheint jeden Kopf an Größe zu übertreffen. Ich möchte sagen, er ist überlebensgroß. Das ist Sonntag, der Präsident. Ein ungeheuerlicher Mensch. Die anderen wirken wie Zwerge gegen ihn. Und der Mann mit dem krausen Haar und Bart? Das ist Dienstag. Er heißt Gogol. Sieht aus wie ein behaarter Teufel. Und welcher von den Herren ist Montag? Ich selbst. Ich sagte es ihm bereits. Der Herr mit dem schwarzen Bart ist Mittwoch. Ein gewisser Marquis de Saint-Eustache. Ein interessanter Kopf. Dann hätte ich also meinen Platz zwischen ihm und jenem alten Herrn mit dem langen weißen Bart dort einzunehmen. Gewiss. Der Alte ist Freiter, Professor de Worms. Wir rechnen täglich mit seinem Tod. Er ist völlig senil und besabbert sich beim Essen wie ein Säugling. Und jener dicke Herr mit der dunklen Brille? Merkwürdig. Diese Brille? Geradezu verwirrend. Das ist Samstag. Ein gewisser Bull, praktischer Arzt. Kommen Sie! Wir wollen uns möglichst unauffällig dazwischensetzen. Sonntag liebt es nicht, beim Frühstück gestört zu werden. Kamerad Bull, den Zucker. Bitte. Also, wann trifft der Schah in Paris ein? In 3 Tagen, am Mittwoch. Darum sollen Sie ja die Bombe werfen, Mittwoch. Würden Sie mir bitte den Schinken reichen? Bitte. Danke. Ich habe mir wiederholt überlegt, ob es nicht besser wäre, ein Messer zu nehmen. Den Toast bitte. Danke. Sehen Sie, die besten Dinge sind mit dem Messer zustande gebracht worden. Meinen Sie wirklich? Kellner, noch einen Kaffee. Jedenfalls wäre es eine großartige Sache, den Schah von Persien zusammen mit dem französischen Präsidenten zu erledigen. Und mit dem Dolch. Ha, welche Sensation! Finden Sie nicht Montag? Nein, ich halte nichts von Ihrer Idee. Das menschliche Hirn ist eine Bombe. Es muss sich ausbreiten, wenn es das Universum zerbrechen will. Kamerad Bull. Aber die Frage ist, wie Sie den Schlag am besten führen. Ich würde vorschlagen, Sie gehen morgen zuallererst. Halt! Ruhe! Der Präsident, Sonntag spricht. Kein Wort über unsere Pläne. An diesem Tisch sitzt ein Verräter. Verräter? Ich will keine unnützen Worte verlieren. Sein Name ist Dienstag. Dienstag? Der sich Gogol nennt. Dieser haarige Unfug, der vorgibt, ein Anarchist zu sein. Haltet ihn, er hat einen Revolver. Ruhe! Dienstag. Was haben Sie in Ihrer obersten Westentasche? Aha, die blaue Karte. Der Polizeiausweis des Sonderkommandos zur Bekämpfung des Anarchismus. Aha. Wollen Sie angesichts dieses Beweismittels noch leugnen? Ich möchte Sie übrigens bitten, außer Ihrer Karte auch Ihren Bart hier zu lassen. Ein falscher Bart, ein Spion, Polizeispitze. Trotzdem, Sie gefallen mir. Sie haben Mut. Schade, dass Sie nicht zu uns gehören. Raus! Sollten Sie allerdings der Polizei etwas über uns mitteilen, dann... Die Versammlung ist für heute beendet. Ich muss fort. Man hat mich gebeten, den Vorsitzenden einer Konferenz der Menschenfreunde zu übernehmen. Ich protestiere, Herr Präsident. Wir müssen die Einzelheiten unseres Projektes besprechen. Herr Sekretär, würden Sie mir einen Gefallen tun? Nun, selbstverständlich. Ganz zu Ihrem Diensten, Herr Präsident. Dann gehen Sie nach Hause und kochen Sie Ihren Kopf anstelle einer Rübe. Verzeihung. Aber ihr versagt mein Verständnis. Das ist es. Sie versagen ziemlich oft. Sie Esel! Sie wollten einem Spion unsere Pläne mitteilen. Aber der Spion ist fort. Man muss doch die Sache organisieren. Wissen Sie so genau, ob sich nicht auch jetzt noch ein Spion unter uns befindet? Sie sind kein Sekretär, Sie sind ein Beamter. Geben Sie Samstag die Mappe mit der Aktion Paris, er soll alles regeln. Und, meine Herren, erwarten Sie mich nächsten Sonntag hier wieder zum Frühstück. Au revoir. Ich hoffe, dass sich bis dahin einiges ereignet hat. Der Blitz war haarscharf neben mir eingeschlagen. Aber die Wolke steht noch über mir. Wem könnte der Argwohn dieses unheimlichen Sonntag gelten, wenn nicht mir? Ich wollte fort. Dieser Rat der 7 Tage, diese Männer, die geschworen hatten, die Welt zu zerstören, erschienen mir wie ein böser Traum. Ich ging durch die Straßen, allein. Und jetzt begann es. Das Unheimliche, das hinter mir herjagte wie ein Phantom. Ich betrachtete die Auslagen eines Schaufensters und plötzlich sehe ich in der Scheibe das leichenblasse Gesicht und die hängenden Augenlider Freitags, des greisen, gelähmten Professor de Worms. Ich wollte nicht mit diesem Gespenst zusammentreffen. Ich lief ein paar Straßenkreuzungen quer und betrat ein Lokal am Soho Square. Aber an einem Tisch... Nah am Fenster saß dieser alte anarchistische Professor de Worms bei einem Glas Milch. Ich stürzte hinaus. Sollte dieser alte Leichnam mich verfolgen? Sonntag müsste ein Narr sein, wenn er ausgerechnet diesen lahmen Greis hinter mir herhetzte. Ich lief durch mehrere Straßen und ging in ein Teehaus. Ich setzte mich und in diesem Augenblick, kommt Professor de Worms mühsam hereingehumpelt. Ich raste hinaus. Wie konnte dieser Mummelgreis mit seiner Krücke hinter mir herjagen? Ein Zaubertrick? Ich sprang auf einen anfahrenden Omnibus, kletterte auf das Oberdeck. Gleich darauf höre ich es hinter mir schwer und asthmatisch keuchen. Ich drehe mich um. Professor de Worms! Ich rase die Treppen hinunter, springe ab, jage durch dunkle Gassen, durch Hinterhöfe. Und auf einmal höre ich wieder diese klappernde Krücke, diese schlürfenden Füße. Weiter, weiter, fort von diesem Gespenst. Weiter durch Straßen, Alleen, über Plätze, weiter. Aber ich fühle, dass jener wie ein Schatten hinter mir her ist. Weiter, da ist der Dom. Das Kreuz auf seiner Kuppel leuchtet. Mögen die Teufel den Himmel in Fesseln schlagen. Das Kreuz haben sie nicht überwältigen können. Aber kommt immer noch hinter mir her. Ich renne über den Platz. Weiter. Ich sehe mich um. Da kommt dieser gelähmte Greis an seinem Krückstock mit langen, schwingenden Schritten hinter mir her gerannt. Weiter. Durch Straßen, Alleen, über Plätze. Da ist die Themse. Da sind die Docks. Dort eine Schenke. Schnell die Treppe hinunter. Eine schmutzige Kneipe. Matrosen. Gesang. Nicht zu. Mr. Salm, ich muss eine Frage an Sie stellen. Ja, bitte? Mr. Salm, sind Sie eigentlich von der Polizei? Ich? Wie kommen Sie auf diesen komischen Gedanken? Ganz einfach. Sie sehen wie ein Polizist aus. Daraus folgere ich, dass Sie einer sind. Ihre Folgerung ist geradezu lächerlich. Ich habe Sie kurz und bündig gefragt, Sie schwätzender Spion! Sind Sie ein Detektiv oder nicht? Nein. Sie wollen ein Anarchist sein? Ein dünner Mitverbrecher? Ich sage es Ihnen ins Gesicht. Sie sind ein Detektiv der britischen Polizei. Nein. Wie schade. Ich bin nämlich einer. Sie sind Detektiv? Ich bin Mitglied des Sonderkommandos zur Bekämpfung des Anarchismus. Hier ist mein blauer Ausweis. Da ich Sie in einem Anarchistenclub getroffen habe, Mr. Salm, muss ich Sie leider verhaften. Verhaften? Hier, sehen Sie sich das an. Was ist das? Mein blauer Ausweis, Herr Professor de Worms. Also doch, mein untrüglicher Instinkt. Jetzt verstehe ich, warum ich Ihnen nicht davonlaufen konnte. Sie sind gar kein Greis. Nein, genau 38 Jahre alt. Ich kann mein Gesicht hier leider nicht wegmachen. Es ist eine ziemlich mühsame Sache. Mein Name ist übrigens Wilks. Ich bin Schauspieler. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer ausgezeichneten Maske. Oh, ich bin nur ein Porträt des berühmten nihilistischen Professor de Worms aus Neapel. Ist mir leider unbekannt. Dieser Herr glaubte bewiesen zu haben, dass Gott das Prinzip der Zerstörung im Weltall sei. Ich imitierte ihn so glänzend, dass er jetzt in ganz Europa als Betrüger verfolgt wird. Sie sind ein Genie. Wussten Sie übrigens, dass der Dienstag, dieser Gogol, einer von uns war? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich dachte, der Präsident meinte mich. Ich wollte ihm schon an die Kehle springen. Und ich nahm an, er hätte mich im Verdacht. Ja, ich hatte die ganze Zeit die Hand am Revolver. Ja, drei von unseren Leuten waren also unter den Siegen. Ja. Verdammt, wenn wir das geahnt hätten. Und wenn wir 300 gewesen wären, wir hätten doch nichts ausrichten können. Wie? 300 gegen 4 und nichts ausrichten? Nein. Gegen Sonntag wären wir machtlos. Ich fürchte, Sie haben recht. Aber das ist ja unerträglich. Alle haben Sie Angst. Sie doch auch, Mr. Syme. Sie haben recht. Ich fürchte mich vor ihm. Und darum schwöre ich bei Gott, dass ich diesen Menschen unschädlich machen werde. Und wenn der Himmel sein Thron und die Erde sein Schemel wäre. Warum? Weil sich kein Mensch vor irgendetwas auf dieser Welt fürchten sollte. Darum bekämpfe ich ihn. Wissen Sie, was er ist? Das Unheimliche. Eine Macht, die unsichtbar bleibt und uns erdrückt. Er ist wie die Furcht vor etwas Schrecklichem, das uns bedroht. Herr Professor, Wir müssen zuschlagen. Und wie stellen Sie sich das vor? Wir werden zunächst verhindern, dass diese Bombe in Paris geworfen wird. Etwas spät, mein Bester. Der Marquis überquert wahrscheinlich bereits den Kanal. Kennen Sie die Einzelheiten dieses verbrecherischen Planes? Nein. Die weiß nur Samstag. Ich meine Dr. Bull. Der Mann mit dieser schwarzen Brille. Ganz recht. Professor, wir müssen zu ihm. Nehmen Sie sich in Acht. Er ist nicht ungefährlich. Halten Sie mich für einen Feigling? Nein. Ich bin überzeugt, dass Sie genauso viel Mut haben wie ich. Haben Sie Mut, Herr Professor? Sie glauben, es sei möglich, den Präsidenten zu stürzen. Ich weiß, dass es unmöglich ist und ich versuche es trotzdem. Sie sind sich doch klar, dass unser Versuch gefährlicher ist, als die Kronjuwelen aus dem Tower zu stehlen. Wir wollen Dr. Bull, einen sehr starken und rücksichtslosen Mann, sein Geheimnis entlocken. Sollte er wirklich ein so einzigartiges Ungeheuer sein? Ich glaube, außer dem Präsidenten ist keiner so gefährlich wie dieser grinsende Bursche mit der dunklen Brille. Wir befinden uns mit in einer Tragödie, verstehen Sie? Durchaus. Aber in jeder Tragödie hat auch das Komische seinen Platz. Hoffentlich. Kommen Sie. Dr. Bull wird ganz hier in der Nähe. Das ist das Zimmer von Dr. Bull. Haben Sie sich eigentlich schon überlegt, was wir ihm sagen wollen? Nein, keine Ahnung. Hoffentlich fällt uns was ein. Hoffentlich. Er ist nicht zu Hause. Ja, auch das noch. Drücken Sie doch die Klinke nieder. Wahrhaftig. Das Zimmer ist offen. Da. Da sitzt er und schreibt. Dr. Bull! Meine Herren? Es tut mir leid, dass wir Sie in der Nacht stören mussten, Kamerad Bull. Aber... Reden Sie nicht so viel. Nehmen Sie Platz. Ja. Sie haben ohne Zweifel schon alle Anordnungen für die Pariser Sache getroffen. Aber wir müssen Ihnen etwas mitteilen, das einen kurzen Aufschub... ja, unerlässlich machte. Ja. Nämlich Kamerad Salm und ich haben etwas entdeckt. Ein Vorfall, der uns veranlasste, Informationen über den Marquis einzuziehen, die... Ja, ich hatte nämlich das Glück, mit einem Detektiv bekannt zu werden. Ich machte ihn betrunken und erfuhr, dass man den Marquis in Frankreich verhaften will. Und darum sind wir natürlich sofort zu Ihnen gekommen, Kamerad Bull. Es erscheint mir dringend notwendig, dass... Ja, um Himmels Willen, so sagen Sie doch ein Wort! Die Sache ist doch ungeheuerlich und... Dr. Bull! Nehmen Sie Ihre Brille ab. Sind Sie wahnsinnig? Was soll Dr. Bull denken? Oh, den Gefallen will ich Ihnen gerne tun, Mr. Salm. Da! Sehen Sie, ich habe es doch gewusst. Was denn? Was haben Sie denn nur, Salm? Ja, sehen Sie doch seine vergnügten braunen Augen. Ja, nur die abscheuliche Brille hat ihn so zu einem Teufel gemacht. Ich verstehe Sie nicht. Die Brille begreifen Sie immer noch nicht. Betrachten Sie ihn doch nur. Sieht so ein Attentäter aus, ein Anarchist? Sei um Gottes Willen, Vorsicht! Ach, Unsinn! Ich verlasse mich auf meine Eingebung. Dafür bin ich Poet und außerdem natürlich Detektiv. Seien Sie Wahnsinniger! Na glauben Sie ihm doch nicht, Kamerad! Doch, Sie dürfen mir getrost glauben. Übrigens ist der Professor gleichfalls von der Polizei. Wollen Sie unsere blauen Ausweise sehen, Dr. Bull? Besten Dank, Mr. Salm. Hier ist mein Ausweis. Ich bin ebenfalls Mitglied des Sonderkommandos zur Bekämpfung des Anarchismus. Dr. Bull? Sie auch? Oh. Allerdings. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Scharfblick, Mr. Simon. Oh, es war nur eine Eingebung, Dr. Bull. Ach, ich bin ja so schrecklich froh, dass ihr noch früh genug gekommen seid. So können wir alle zusammen nach Frankreich aufbrechen. Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir mehr Detektive als Dynamitverbrecher. Ja, 4-3. Wir hätten den Kampf aufnehmen können. Nein, nicht 4-3. Gegen einen. Ach, Sie meinen Sonntag. Tja. Ach, mir fällt wahrhaftig ein Stein von der Seele, dass ich jetzt nicht mehr allein gegen ihn stehe. Können Sie sich vorstellen, dass ich mich gefürchtet habe? Und noch fürchte? Durchaus. Wir auch. Ja. Besonders vor Ihrer Brille. Famose Idee, nicht wahr? Und dabei so einfach. Sie stammt allerdings nicht von mir, sondern von irgendeinem hohen Polizeibonzen. Der meinte, ich sehe aus wie ein leibhaftiger Gottesengel und empfahl mir die schwarze Brille. Und dabei hat mich dieser Mann überhaupt nicht gesehen. Denn er saß in einem vollkommen abgedunkelten Raum. Also der Chef in höchst eigener Person. Ich wurde auf die gleiche Weise engagiert. Ich auch. Ich musste dieser senile Professor de Worms werden. Ein höchst merkwürdiger Mann, unser Chef. Finden Sie nicht, dass er fast ebenso unheimlich ist wie Sonntag? Also ich frage mich manchmal, ob wir in eine riesige Weltverschwörung verstrickt sind oder nur in einen skurrilen Traum, einen albernen, blödsinnigen, lächerlichen, kindischen Traum. Nun, wir drei sind immerhin recht wirkliche Gestalten, meinen Sie nicht? Warum benachrichtigen wir eigentlich nicht sofort unsere vorgesetzte Behörde, die Polizei? Nein, nein, nein, das geht nicht, meine Herren. Ich habe mein Ehrenwort gegeben. Ich leider auch, sonst wäre ich ja niemals in den Anarchistenrat hineingekommen. Verdammt, ja, beinahe hätte ich vergessen, dass ich dem Sekretär mein Wort gegeben habe. Dann bleibt uns also nichts übrig, als den Marquis in Calais festzuhalten, damit er seine Bombe nicht werfen kann. Ja, aber ich meine immer noch, wir hätten uns das ganze Theater ersparen können, wenn wir sofort zugeschlagen hätten. Wir waren 4-3. Sie vergessen etwas, Syme. Einer unserer drei Gegner ist kein Mensch. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Von nun an überstürzten sich die Ereignisse in rasender Folge. Wir überquerten den Kanal, ganz auf uns gestellt, drei einsame Detektive. In Calais gingen wir die Strandpromenade entlang. Wer saß dort im Garten eines Cafés? Der Marquis. Wo? Dort am Tisch mit den beiden Herren. Nehmen wir den Tisch hier. Hey, Ober, Café. Wir müssen den Marquis matt setzen. Sofort. Wie stellen Sie sich das vor, Syme? Ich werde ihn zum Duell zwingen. Sie sind verrückt. Wie wollen Sie das denn fertigbringen? Oh, auf eine ebenso einfache wie lächerliche Weise. Ich habe eine Eingebung. Und davon erfahren? Sie werden es gleich erleben. Ich gehe an seinen Tisch. Marquis de Saint-Eustache. Ah, Mr. Syme, wenn ich nicht irre. Womit kann ich Ihnen dienen? Gestatten Sie, Marquis, dass ich Sie an der Nase ziehe. Wie bitte? Sind Sie betrunken? Oh, nein. Nur Ihre Nase missfällt mir, Sie Tropf. Mein Herr, Sie haben mich soeben beleidigt. Ihre Auffassungsgabe ist beachtlich, Herr Marquis. Mein Herr, Sie werden mir Genugtuung geben. Gut, schlagen wir uns. Mein Freund, der Herr Oberst de la Croix, wird die Güte haben, alles näher zu veranlassen. Mit Vergnügen, Marquis. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ich bin dafür, dass unser Duell noch heute stattfindet. Marquis, Ihre Haltung ist Ihres Rufes und Ihrer Ahnen durchaus würdig. Erlauben Sie mir jetzt, dass ich mich mit meinen Sekundanten berate. Mein Gott, Syme, was haben Sie hier angestellt? Ich habe dem Marquis ein Duell aufgezwungen. Meine Herren, Sie werden meine Sekundanten sein. Gewiss, Syme, verfügen Sie uns. Sie müssen vor allen Dingen darauf bestehen, dass unsere Auseinandersetzung erst morgen früh stattfindet, und zwar nach 7 Uhr. Wozu, Syme? Wir verlieren doch damit nur unnötig Zeit. Ganz meine Ansicht. Warum wollen Sie sich denn erst morgen nach 7 duellieren? Weil ich verhindern muss, dass der Marquis den Schnellzug 7.45 Uhr nach Paris noch erreicht. Verpasst er ihn aber, dann hat er keine Gelegenheit mehr, sein Attentat auszuführen. Der Bombenanschlag auf den Schah von Persien unterbleibt. Ausgezeichnet, Syme. Sie haben zuweilen recht gute Einfälle. Das bringt mein Beruf als Poet so mit sich. Aber wo wollen Sie sich duellieren? Ich nehme an, dass der Marquis irgendein Feld an der Pariser Strecke wählen wird. In der Nähe einer Station, wo er seinen Zug doch noch erwischen könnte. Wenn er dazu noch imstande ist. Vergessen Sie nicht, dass der Marquis einer der besten Florettfechter des Jahrhunderts ist. Keine Sorge, Professor. Ich werde ihn so lange hinhalten, bis der Zug den Bahnhof passiert hat. Halten Sie ein! Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Parieren Sie gefälligst meinen Ausfall, Marquis. So hören Sie doch auf, Mr. Syme. Ich schlage eine Kampfpause vor. Einverstanden. Meine Herren, ich danke Ihnen. Mr. Syme, warum schlagen wir uns eigentlich? Doch nur, weil Sie den ebenso unhöflichen wie lächerlichen Wunsch geäußert hatten, mich an der Nase zu ziehen. Was geht mich jetzt noch Ihre Nase an? Mr. Syme, Sie würden mir einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie Ihre Absichten ausführten. Wie? Ich habe wohl nicht richtig gehört. Sie sollen mich an der Nase ziehen, habe ich gesagt. Nun tun Sie es doch schon. Ich muss unbedingt zum Pariser Schnellzug. Ah! Sie haben recht gehabt, Syme. Ich bitte Sie, Mr. Syme, beeilen Sie sich. Marquis, mich interessiert im Augenblick Ihre Nase nicht. Mich interessiert vielmehr Ihre Brust. Meine Brust? Ja. Ich habe vorhin meinen Degen hineingestochen, ohne dass an seiner Spitze auch nur das winzigste Tröpfchen Blut zu bemerken wäre. Wollen Sie mir diesen höchst merkwürdigen Umstand erklären? Wollen Sie mich nun endlich an der Nase ziehen oder nicht? Nun gut, ich will Ihnen den Gefallen tun. Oh! Was ist das? Eine Pappnase. Wahrhaftig. Er hat eine falsche Nase. Hat einer der Herren Verwendung für meine linke Augenbraue? Herr Oberst, möchten Sie ein Stück meiner Stirn oder etwas von meiner Schulter? Wie bitte? Oder mein Bart? Marquis! Wenn ich geahnt hätte, dass ich als der Sekundant eines Feiglings eintreten muss, eines Mannes, der sich vor dem Duell ausstapft, dann hätte ich keinen Finger gekrümmt. Marquis! Ich glaube, wir alle wünschen eine Erklärung von Ihnen. Eine Erklärung? Herr, kann sie Ihnen jetzt nicht geben, meine Herren. Der Zug dort in der Station wird jeden Augenblick abfahren. Ja, Marquis, aber ohne Sie. Warum sollte ich denn mit diesem Zug fahren, Sie verdammter Narr? Sehr einfach. Sie wollen in Paris Bomben werfen. Herrgott, haben Sie denn allesamt Gehirnerweichung bekommen, dass Sie nicht endlich merken, wer ich bin? Bilden Sie sich wirklich ein, dass ich diesen Zug erreichen will? Worüber regen Sie sich denn so auf? Weil ich befürchten muss, dass der Zug mich erreicht. Was soll dieser Unsinn bedeuten, Marquis? Das Ende. Nun hat Sonntag uns völlig in der Gewalt. Uns? Ja, uns. Nämlich die Polizei. Was sagen Sie? Die Polizei. Ich bin, wie Sie aus diesem blauen Auswasser sehen, Inspektor Rettli vom Sonderkommando zur Bekämpfung des Anarchismus. Ach du lieber Gott. Der auch noch. Montagier. Ich, ein Oberst der Grande Armee, habe einen Polizisten sekundiert. Man hat einen schamlosen Missbrauch mit meiner Person getrieben. Sie irren, Herr Oberst. Sie haben geholfen, die Welt zu retten. Die Welt zu retten? Nicht mehr und nicht weniger. Wir befinden uns im Krieg. Gegen eine ebenso geheimnisvolle wie mächtige Verschwörung. Ha! Verschwörer arretiert man! Aber man führt keinen Krieg gegen sie. Für einen Krieg bedarf man eines richtigen Feindes. Herr Oberst, der Feind ist da. Eine geheime Gesellschaft von Anarchisten jagt uns wie Hasen. Eine reiche, mächtige, zu allem entschlossene Gesellschaft, deren Ziel es ist, die Menschheit wie lästiges Ungeziefer zu vergiften. Ah, ich sehe, Sie sind persönliche Gefahr. Das ist etwas anderes. Eh bien! Vertrauen Sie meinem Elan! Wir wollen diese nichtsnutzigen Anarchisten zu Paar treiben! Hallo! Vorwärts! Moment, Herr Oberst! Sie unterschätzen die Gefahr, in der wir uns jetzt befinden. Unmöglich! Eh bien, ich stehe zu Ihrer Verfügung, meine Herren. Gott sei Dank. Jetzt sind wir wenigstens fünf. Hören Sie denn eigentlich noch zu, Sam? Ich denke gerade darüber nach, dass unser Sonderkommando fast vollzählig an der Tagung des Zentralen Anarchistenrates teilgenommen hat. Jeder der Anwesenden ein Detektiv, ausgenommen der Präsident und sein Sekretär. Das ist doch idiotisch. Ich zweifle an Sonntags Verstand. Sam, Sie kennen diesen Mann nicht. Glauben Sie, dass Sonntag alle seine Feinde um sich versammelt hätte, wenn er nicht eine ganz besondere Absicht damit verbinden würde? Sam, dieser Mann ist nicht nur so mächtig, dass er jeden Trust kaufen, jedes Kabel mit Beschlag legen kann. Er ist auch witzig. Witzig? Ja, mein guter Sam. Er lädt die fünf Detektive, die sich ihm entgegenstellen, zu einer Sitzung des Zentralen Anarchistenrates ein, damit sie ihre Zeit damit vergeuden, sich gegenseitig zu beobachten. Sein, dieser Sonntag ist ein Genie. Zugegeben, Radcliffe, aber schließlich sind wir doch auch etwas. Sehr richtig, wir sind vollkommene Idioten. Wir müssen doch etwas unternehmen. Ja, uns schnappen lassen. Ausgeschlossen. Und warum nicht? Sonntag hat die ganze Welt in seiner Tasche. Er braucht nur noch uns fünf Narren hier auf diesem Feld einfangen zu lassen. Nun haben Sie aber genug Unsinn geredet, Radcliffe. Unsinn? Ich sage Ihnen, Sonntag und sein Sekretär sind in diesem Augenblick aus dem Zug gestiegen. Unmöglich. Na? Schauen Sie doch mal durch meinen Feldstechersheim. Gestatten? Bitte? Danke. Es steigen viele Leute aus, aber es sind zweifellos gewöhnliche Fahrgäste. Oh, seit wann tragen gewöhnliche Fahrgäste schwarze Gesichtsmasken? Verdammt, Sie haben recht. Aber der Präsident ist nicht unter Ihnen. Eine Hünengestalt wie die seine kann sich auch in der größten Menschenmenge nicht verbergen. Mir wäre wohler, wenn er es versuchte. Haben Sie Sehnsucht nach ihm? Mein lieber Sam, wenn sich der Präsident nicht unter diesen Männern befindet, dann sitzt er wahrscheinlich in diesem Augenblick schon auf den Trümmern der St. Paulskirche. Verdammt! Er hat uns aus London herausgelockt, um seine Schurkereien in aller Ruhe auszuführen. Wo wollen Sie hin sein? Ich will sehen, ob ich irgendwo die Times bekomme. Zu spät. Sehen Sie die Burschen, die dort in hellen Scharen übers Feld gelaufen kommen? Ich dachte es mir. Sie haben es auf uns abgesehen. Sam, sehen Sie doch! Der Mann an Ihrer Spitze, das ist doch der Sekretär! Er führt seine Leute ausgezeichnet. Sie haben uns so gut wie eingekesselt. Sauber bearbeitet! Zum Teufel! Auf was warten wir denn noch? Sollen wir uns hier wie Kaninchen abknallen lassen? Ich bin gegen Selbstmord. Ich auch. Folgen Sie mir, mein Herr. Wohin, wenn ich fragen darf? Wir müssen dort hinter das Gehölz erreichen, damit wir ihnen aus den Augen kommen. Dann werden wir versuchen, uns nach Lancy durchzuschlagen. Das ist eine kleine Stadt an der See. Schnell! Was wollen Sie an der See, Radcliffe? Wir müssen uns den Rücken decken. Ganz sicher ist schon ein Teil der Bevölkerung auf Seiten der Anarchisten. Die Arbeiter und Bauern, die hier leben? Ausgeschlossen. Die Armen sind manchmal Rebellen, wenn man sie allzu schlecht regiert. Die Reichen sind die geborenen Anarchisten. Sie sind nämlich gegen jede Regierung. Genau so ist es. Wissen Sie, wer hinter Sonntag steht? Zweifellos Millionäre aller Welt. Darum hat er alle Trümpfe in der Hand. Während wir Unglücklichen, die wie die Polizei vertreten, unser nacktes Leben retten müssen. Ich finde mich nicht mehr durch. Wie sollten Sie auch? Dies alles ist ein Albtraum. Eine Welt ohne Ordnung. Kein Ding steht dort, wo es hingehört. Vorwärts, beeilt euch. Eine ganze Armee ist hinter uns her. Teufel, wie war das möglich? Wir flohen wie die Hasen. Ein Bauernkarren nahm uns ein Stück mit. Mit knapper Not erreichten wir Lancy. Hier besorgte uns der Oberst Pferde. Aber unsere Verfolger hatten sich auch beritten gemacht. Der Oberst trieb ein Auto auf. Ein altes, klappriges Vehikel mit einem asthmatischen Motor. Da hörten wir hinter uns Autohupen. Unsere Gegner verfolgten uns ebenfalls mit Kraftwagen. Bald würden sie uns eingeholt haben. Unsere letzte Hoffnung war die Polizeistation. Schon sahen wir von weitem das Schild. Da löste sich plötzlich der Motor unseres Wagens krachend in seine Bestandteile auf. Wir sprangen aus dem klapprigen Gefährt, um die Polizeistation zu erreichen. Sam! Wir kommen nicht mehr hin! Vorwärts, Professor! Die Gendarmen werden uns zu Hilfe kommen! Da! Eine Menschenmenge versperrt uns den Weg! Die ganze Stadt ist gegen uns! Ich begreife das! Herrgott! Es muss doch noch ein paar vernünftige Menschen geben! Nein, Professor! Wir sind die letzten vernünftigen Menschen! Wo ist der Oberst? Der Oberst? Er ist verschwunden! Übergelaufen! Auch das noch! Da! Die Gendarmen rücken aus! Wir sind gerettet! Sie setzen die Karabiner ab! Und richten sie auf uns! Sie sind nicht wahnsinnig geworden! Hinlegen! Sie schießen auf uns! Die Gendarmen haben sich den Anarchisten angeschlossen! Ein einzigartiges Phänomen! Sonntag hat auf der ganzen Linie gesiegt! Er ist vielleicht 500 Meilen entfernt, aber die Furcht vor ihm lastet wie der Finger Gottes auf ihnen! Ach, Unsinn, Radcliffe! Der Oberst wird uns Hilfe bringen! Ja, da kommt er! An der Spitze einer riesigen Menschenmenge, die sich mit allen möglichen Waffen versehen hat. Aber nicht, um uns zu helfen! Mein Herr! Wir sind verloren. Hinter uns die Anarchisten, vor uns die übergelaufenen Gendarmen und auf der Straße zum Strand dieser verrückte Oberst mit sämtlichen Narren dieser Stadt. Wir müssen verhandeln. Mit wem? Vielleicht mit dem Sekretär. Sein, wenn Sie mit dem Sekretär reden würden. Gut. Herr Sekretär! Hören Sie doch! Mr. Sein, ergeben Sie sich! Ja. Nun gut. Sie haben uns mit Ihrer verdammten Horde zur Strecke gebracht. Sie haben die braven Bürger dieser Stadt gegen uns aufgehetzt. Und Sie sind dabei, die Ordnung dieser Welt vollends zu vernichten. Aber hüten Sie sich. Sie haben zwar nur noch 4 halb zu Tode gehetzte Männer vor sich, und es ist ein Kinderspiel, mit uns fertig zu werden. Aber ich sage es Ihnen noch einmal. Hüten Sie sich. Es gibt noch Mächte, die Ihnen entgegentreten werden. Sie wollen die Welt zerstören. Aber die Ordnung der Welt, an der Sie freveln, wird Sie eines Tages vernichten. Ihre Reden haben auf mich nicht die geringste Wirkung. Ich tue nur meine Pflicht. Ich verhafte Sie und Ihre Komplizen im Namen des Gesetzes. Im Namen des Gesetzes? Sie, der Sekretär des Anarchistenrates, wollen uns verhaften? Keine Beleidigung, Mr. Sein. Ich bin Detektiv von Scotland Yard. Was hier? Hier ist mein blauer Ausweis. Wie in einem Traum war dies alles geschehen. Ein Traum, der einen mit seinen unbegreiflichen, seinen flüchtigen und unsinnigen Bildern in Verwirrung bringt. Und doch, an einer Stelle schien sich der Schleier gehoben zu haben. Es gab keinen zentralen Anarchistenrat. Seine Mitglieder waren Polizisten, von denen einer den anderen beschattet und verfolgt hatte. Bis auf einen. Sonntag. Dieser Mann hatte es fertiggebracht, uns von einer ganzen Stadt als Dynamitverbrecher jagen zu lassen. Sie fragen mich, was weiter geschah. Es war ungemein kläglich. 5 verwirrte, vollkommen aus der Fassung gebrachte Detektive fuhren nach Dover zurück. In London angekommen, begaben wir uns am Tage darauf in jenes Hotel, in dem uns Sonntag zu dem üblichen Frühstück erwartete, zu der Sitzung des zentralen Anarchistenrates. Wir wollten den tollkühnen Versuch unternehmen, diesen gefährlichen Gegner der Menschheit auszuheben. 5 gegen einen. Es musste glücken. Aber es kam ganz anders. Übrigens, Sonntag schien bereits auf uns zu warten. Großartig. Freue mich, Sie alle beisammen zu sehen. Herrlicher Tag heute. Ich habe die Zeitung noch nicht gelesen. Ist der Schad tot? Nein, Herr Präsident. Wir sind hierher gekommen, um zu erfahren, was das alles bedeutet. Ah, Sie haben sich gegenseitig erkannt, meine Herren. Und wer sind Sie? Ja, wer bin ich, dass ich mit den wilden Früchten am Baume des Lebens hadern wollte? Lassen Sie diesen Unsinn. Ich frage Sie nochmals, wer sind Sie? Warum haben Sie uns alle hierher bestellt? Antworten Sie. Sie wollen also wissen, wer ich bin und was dieser Rat bedeutet? Gut. Ich will den Schleier von einem Geheimnis wegziehen. Nun, Herr Präsident? Zuerst möchte ich Ihnen sagen, was Sie sind. Eine Schar braver junger Esel. Wir sind die Retter der Welt, die Sie vernichten wollen. Was sind Sie? Sie wollen wissen, was ich bin. Bull, Sie sind ein Mann der Wissenschaft. Graben Sie in den Wurzeln dieser Bäume und finden Sie die Wahrheit über Sie heraus. Sime, Sie sind ein Poet. Schauen Sie auf diese Morgenwolken und verraten Sie mir oder irgendeinem die Wahrheit über Morgenwolken. Ich aber sage Ihnen dieses. Eher werden Sie die Wahrheit dieses Baumes und der höchsten Wolke herausbekommen, als die Wahrheit über mich. Sie können vielleicht das Meer verstehen, doch ich werde Ihnen ein Rätsel bleiben. Sie werden vielleicht wissen, was die Sterne sind, aber nicht, was ich bin. Seit Anbeginn der Welt jagen mich die Menschen wie einen Wolf. Könige und Weise, Poeten und Gesetzgeber, alle Kirchen und alle Philosophen. Aber noch nie hat man mich gefangen. Und eher fallen die Himmel ein, ehe ich mich stelle. Nur eines will ich Ihnen über mich verraten. Ich bin der Mann im dunklen Raum, der Sie alle zu Polizisten gemacht hat. Sie werden mich nie einholen. Nie. Er flieht! Schnell, hinterher! Zu spät! Da! Er springt in dein Auto! Wir müssen ihn haben! Taxe! Chauffeur, fahren Sie so schnell Sie können. Verlieren Sie den Wagen da vorne, nicht aus den Augen. Eine aufregende Jagd durch die Straßen Londons begann. Endlich begriffen wir, dass wir dem gefährlichsten aller Menschen auf der Spur waren. Dem gefährlichsten und dem fürchterlichsten. Und vielleicht sogar einem Rätsel, das die Menschen seit Jahrhunderten zu lösen versuchen. Dem Geheimnis des Lebens. Wir fuhren durch halb London. Sonntag benutzte alle Mittel, um uns zu entkommen. Endlich stellten wir ihn auf dem Gelände der großen Luftfahrtausstellung. Aber bevor wir ihn fassen konnten, kletterte er in die Gondel eines Fesselballons, der eben aufgelassen wurde. Er durchschnitt die Stricke, der Ballon schwebte davon. Jetzt ist er uns entkommen. Noch nicht. Wir werden den Ballon verfolgen. Irgendwo muss dieses verdammte Ding wieder runterkommen. Vielleicht auf dem Nordpol. Nein, er fliegt nach Westen. Vorwärts. Suchen wir ein Auto. Setzen wir die Jagd fort. Wenn es ihm nicht gelingt, in den Himmel zu entkommen, auf Erden werden wir ihn fassen. Wie lange soll die Jagd noch weitergehen? Wir sind doch schon 5 Meilen über London hinaus. Da. Der Ballon hängt ruhig in der Luft. Der Wind hat nachgelassen. Gut, dann werden wir hier aussteigen und warten. Der Bursche muss ja einmal landen. Der? Er wird eher in der Luft zerplatzen. Dann werden wir nur seinen zerschmetterten Leichnam auf dieser Wiese finden. Und nie werden wir etwas von seinem Geheimnis erfahren. Vielleicht ist es auch nichts als ein Phantom, in dem unsere Einbildung durchaus ein Geheimnis erblicken will. Ein Phantom, das die Welt vernichten wird. Merkwürdig. Trotz allem habe ich für diesen Mann eine gewisse Sympathie. Sie kennen ihn ja überhaupt nicht, Bull. Ach, ja, natürlich. Ich war ja auch nicht wie Sie sein Sekretär. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Augenblick, als ich ihn zum ersten Mal sah. Damals ging nicht diese Sorglosigkeit, diese Vitalität von ihm aus. Sondern was? Etwas Schweres und Trauriges, das in der Natur aller Dinge ruht. Er saß auf einer Bank, ein richtiger Menschenhaufen, dunkel und unförmig. Er erinnerte mich an das, was ich einmal über die niedrigen Lebewesen gelesen habe, die der Ursprung alles Daseins sind. An die Tiefseetiere und Protoplasmen. Ja, das ist es. Er sah aus wie die Urform der Materie. Wenn ich ihn ansehe, dann ist mir zumute wie einem Menschen, der durch den Urwald geht. der von wilden Tieren umgeben ist, die unschuldig und unbarmherzig zugleich sind. Ja, unschuldig und unbarmherzig. Ich denke aus Prinzip an Sonntag ebenso wenig, wie ich am Mittag die Sonne anstaune. Ist es nicht merkwürdig, dass jeder von uns ihn anders sieht und doch vergleicht ihn jeder mit dem Universum selbst? Wie sehen Sie ihn denn, Sam? Auch ich muss ihn mit der ganzen Welt vergleichen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, nur seinen Rücken, da wusste ich, dass er der schlechteste Mensch auf Erden ist. Als ich dann aber sein Gesicht erblickte, überrascht es mich, weil es gut war. Gut, sagen Sie? Ja, gut. Es glich dem Bild eines alten Erzengels, der die Waagschale der Gerechtigkeit in der Hand hält und Recht spricht. Aus seinen Augen strahlte ein Lächeln und um seinen Mund schwebten Rechtschaffenheit und Trauer. Erinnern Sie sich? Pan war Gott und Tier zugleich. Gott und Tier, Recht und Unrecht, Gut und Böse. Als wir ihn vorhin verfolgten, überfiel mich plötzlich der Gedanke, dass die blinde, ausdruckslose Rückseite seines Kopfes sein Gesicht war. Ein schreckliches, augenloses Gesicht, das mich anstarrte. Ein furchtbarer Gedanke. Und einen Augenblick später wandte Sonntag sich um und schnitt uns eine Grimasse. Und da wusste ich, dass er mit uns spielte. Wie ein Vater mit seinen Kindern spielt. Ein sehr anstrengendes Spiel für uns. Soll ich Ihnen das Geheimnis der Welt enthüllen? Wir sehen immer nur Ihre Rückseite. Und dieser Anblick ist furchtbar. Trostlos. Das dort ist kein Baum. Nur die Rückseite eines Baumes. Sehen Sie nicht, wie sich alles niederbeugt und sein Gesicht verbirgt? Wenn wir uns nur ein einziges Mal umdrehen könnten. Der Ballon! Der Ballon kommt herunter! Wo? Dort, hinter den Bäumen. Er stürzt gegen die Erde. Sonntag ist tot. Jetzt weiß ich es. Was wissen Sie? Er war mein Freund. Mein Freund in der Dunkelheit. Nein! Er ist nicht tot! Dort, sehen Sie! Er kommt über das Feld auf uns zu! Das ist nicht Sonntag. Das ist ein Fremder. Meine Herren, Sonntag, mein Gebieter, erwartet Sie in seinem Hause. Bitte folgen Sie mir. Aber begann der letzte, ergreifendste Teil meines Abenteuers. Wir kamen in ein langes, niedriges Haus. Man führte uns in große, feierliche Räume und nötigte uns, sonderbare Gewänder anzulegen, Verkleidungen, deren Sinn keiner von uns begriff, bis man uns sagte, dass sie den 7 Tagen der biblischen Schöpfungswoche entsprächen. Der Professor war in dunklen Purpur gekleidet, mit Vögeln und glotzäugigen Fischen übersät. Unser Freund Bull aber, der den letzten Tag der Schöpfung verkörperte, trug einen Rock, bedeckt mit Wappentieren in Rot und Gold und als Helmschmuck einen Mann in der Stellung eines Fechters. Man bat uns, in den Garten zu gehen. Es war Abend geworden. Beim Lichte von Fackeln und Freudenfeuern sahen wir Menschen in den seltsamsten Maskierungen tanzen. Apfelbäume, Schiffe, Laternenpfähle, Elefanten, alles bewegte sich tanzend vor unseren Augen, die riesige Maskerade der Menschheit. Auf einer Terrasse aber waren 7 hohe Stühle im Halbkreis aufgestellt. Auf dem 2. saß Gogol, unser Dienstag, in einem grau-silbernen Kostüm als Symbol für die Teilung der Wasser. Wir nahmen auf den Stühlen Platz. Ein Beifallsjubel erhob sich aus dem Kreise der Masken, als ob ein Volk seinen Fürsten begrüße. Aber der Stuhl in der Mitte, der Stuhl Sonntags, blieb leer. Ich hörte Bulls Stimme wie aus einer weiten Ferne zu mir herüberklingen. Sollte Sonntag doch tot sein? Sehen Sie doch, wie sich die Gesichter der Tanzenden verändern. Sie werden schön. Sie strahlen auf. So müssen Menschen aussehen, wenn sich über ihnen der Himmel öffnet. Er kommt. Sonntag ging schweigend wie ein Schatten an uns vorüber und nahm auf seinem Stuhl in der Mitte Platz. Er war in ein reines, schreckliches Weiß gekleidet und sein Haar wirkte wie die silberne Flamme über einer Stirn. Die Masse Mensch wich zurück. Wir waren allein mit ihm. Da seid ihr, meine Freunde. Jetzt wollen wir, die wir einander so schmerzlich geliebt und so lange bekämpft haben, miteinander sprechen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, Jahrhunderte hindurch, nichts als Kampf, heroische Kriege, in denen ihr euch immer als Helden bewährt habt. Ein Epos nach dem anderen, eine Iliade nach der anderen. Immer seid ihr Waffenbrüder gewesen. War es erst jüngst, denn Zeit ist nichts? Oder war es am Anfang der Welt, dass ich euch in den Krieg schickte? Ich saß in der Dunkelheit, wo die Schöpfung schweigt, und war für euch nur eine Stimme, die Mut einflößt und übernatürliche Kraft. Ihr habt die Stimme im Dunkeln gehört und sonst niemals wieder. Die Sonne am Firmament leugnete sie. Erde und Himmel leugneten sie. Alle menschliche Weisheit leugnete sie. Und als ich euch im Tageslicht traf, leugnete ich sie selbst. Aber ihr seid Männer gewesen. Ihr habt nicht eure geheime Ehre vergessen, obwohl der gesamte Kosmos euch auf die Folter gespannt hat, um sie euch zu entreißen. Ich wusste, wie nah ihr an der Hölle wart. Ich weiß, wie sie Donnerstag die Klingen kreuzten mit dem Satan. Und ich weiß, wie sie Mittwoch mich beschimpften in der Stunde der Hoffnungslosigkeit. Wer sind Sie? Ich bin der Friede Gottes. Der Frieden Gottes. Ich verstehe. Aber gerade das kann ich Ihnen nicht verzeihen. Sie sind die Zufriedenheit, der Optimismus, die endliche Versöhnung. Aber wenn Sie der Mann im Dunkeln waren, warum waren Sie auch Sonntag eine Qual für das Sonnenlicht? Wenn Sie von Anbeginn unser väterlicher Freund waren, warum waren Sie auch unser größter Feind? Wir haben gezittert, wir sind geflohen aus Angst und Sie wollen der Frieden Gottes sein. Oh, ich kann Gott seinen Zorn verzeihen, wenn er auch die Völker zermalmt. Aber diesen seinem Frieden kann ich ihm nicht verzeihen. Und Sie, Donnerstag? Ich bin Ihnen dankbar für manches Erlebnis und manche männliche Tat. Nur die Zusammenhänge möchte ich gern wissen. Mein Herz ist hier glücklich und ruhig wie dieser alte Garten. Aber meine Vernunft ist noch voller Unrast und verlangt nach einer Lösung des Rätsels. Wie konnten Sie beides sein? Das Übel und die Erlösung. Ach, ihr habt verlernt, auf die Stimme in eurem Innern zu hören. Ihr wollt immer einfache Antworten hören. Und Sie, Freitag, ich bin nicht glücklich, weil ich nichts verstehe. Sie ließen mich zu nah an die Hölle herankommen. Und Sie, Mittwoch? Ich kann nicht verstehen, dass Sie auf beiden Seiten gestanden und gegen sich selbst gekämpft haben. Ja, gegen mich selbst. Was sagen Sie, Samstag? Ich wüsste, warum ich so viel Schmerzen erleiden musste. Ich habe eure Klagen der Reihe nach gehört. Nun kommt dort noch einer zu klagen. Und auch ihn wollen wir hören. Gregory! Der Poet Gregory! Jetzt erkenne ich ihn! Er ist der wahre Anarchist! Und da hob ein Tag an, an dem die Söhne Gottes vor den Allmächtigen traten. Und Satan war mit ihnen. Sie haben recht. Ich bin der wahre Anarchist. Ich würde die Welt zerstören, wenn ich es könnte. Ich hasse alles. Aber ich hasse nicht so sehr wie Sie, Sime. Ich habe Sie niemals gehasst. Sie hassten niemals, weil Sie niemals lebten. Ich weiß, wer ihr alle seid, vom Ersten bis zum Letzten. Ihr seid die Vertreter der Macht. Ihr seid die Polizei, ihr seid das Gesetz und ihr seid niemals entmutigt gewesen. Ich verdamme euch nicht eurer Grausamkeit wegen und ich verdamme euch nicht eurer Güte wegen. Ich verdamme euch eurer Sicherheit wegen. Ihr sitzt in euren Stühlen aus Stein und seid niemals von ihnen heruntergekommen. Ihr seid die sieben Engel des Himmels und habt niemals Schmerz erfahren. Oh, ich könnte euch verzeihen, dass ihr die Menschheit beherrscht, wenn ich nur einmal fühlen würde, dass ihr eine Stunde lang wirklichen Schmerz erlitten habt. So wie ich. Das ist nicht wahr, Gregory. Wollen Sie es leugnen, Sime? Ja. Denn ich fange an zu erkennen, warum führen alle Dinge auf Erden Krieg miteinander? Warum kämpft das kleinste Lebewesen auf der Welt gegen die Welt selbst? Aus demselben Grund, aus dem ich mich in dem furchtbaren Rat der sieben Tage allein glauben musste. Jeder, der dem Gesetz gehorcht, kann den Ruhm und die Vereinsamung des Empörers erleben. Jeder, der für die Ordnung kämpft, kann so tapfer und gut sein wie einer, der sie zerstört. Und darum schleudere ich die Lüge des Satans in ihr Gesicht zurück. Ja, durch Tränen und Qualen gewinnen wir das Recht, zu diesem Mann zu sagen, du lügst. Es ist nicht wahr, dass wir niemals gedemütigt worden sind. Auch wir haben gelitten. Es ist nicht wahr, dass wir niemals von unseren Thronen heruntergestiegen sind. Auch wir sind in die Hölle gefahren. Wir haben eben über das unvergessliche Elend der Menschen geklagt, als dieser Mann Gregory kam und uns des Glückes anzuklagen wagte. Ich weise seine Verleumdung zurück. Wir sind nicht glücklich gewesen. Ich kann für jeden der großen Hüter des Gesetzes, den er angeklagt hat, einstehen. Sonntag. Sie sind der Friede Gottes. Ich frage Sie, haben Sie jemals gelitten? Ahnen Sie immer noch nicht, dass dieser Friede, dem Sie nachgelaufen sind wie ein paar losgelassene Narren, niemals sein könnte ohne Ihre Unruhe, ohne Ihre Angst, ohne Ihre Irrtümer? Wissen Sie, was in meiner Brust wohnt? Ich will es Ihnen sagen. Die wahre Gestalt eines jeden Dinges, von dem Sie immer nur eine Seite erblicken können. Sagen Sie uns endlich die Wahrheit! Sie könnten sie nicht ertragen. Haben Sie niemals gelitten! Können Sie den Kelch leeren, aus dem ich trinken muss? Ich versank in der ungeheuren Schwärze, die den ganzen Himmel erfüllte, und ich erwachte, wie aus einem Traumgesicht. Ich konnte mich später wohl erinnern, dass ich vor dem Angesicht Sonntags in Ohnmacht gefallen war, vor diesem Antlitz, das den ganzen Himmel zu erfüllen schien. Aber ob ich überhaupt jemals mit ihm zusammengekommen war, ich entsinne mich nicht. Nur die unendlich ferne Stimme tönt noch in meinem Ohr. Diese wenigen, fast allzu einfachen Worte. Können Sie den Kelch leeren, aus dem ich trinken muss? Und jetzt erst beginne ich, Ihre Ungeheuerlichkeit zu begreifen. Ich weiß, keiner von uns vermag das, was er allein kann, der Friede Gottes, die Stimme in der Dunkelheit. Von Anbeginn der Welt bis auf den heutigen Tag von den Menschen gejagt. Werden sie ihn jemals einholen? Nie. Immer wird das Böse seine Rolle spielen. Immer werden die Menschen von ihm gepeinigt werden. Aber sie werden auch nie aufhören, nach dem Frieden Gottes zu jagen. Ich fühlte, dass ich dem Geheimnis der Welt einen Herzschlag lang nahe gekommen war, nur einen Herzschlag lang, dann sank ich wieder zurück in die Wirklichkeit. Ich ging einen kiesbestreuten Weg entlang. Es war Morgen, die Vögel sangen. In einem Garten schnitt ein Mädchen Flieder ab. Ich blieb stehen. Und wie ein leises, fernes Echo klang noch jene Stimme, die eben mein Herz erfüllt hatte. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Das war Der Mann, der Donnerstag war. Ein Hörspiel nach Chesterton von Gisela Prugel. Es wirkten mit Gabriel Syme, René Deltgen, Gregory, Rudolf Terkatz, der Präsident, Peter Esser, der Sekretär, Kaspar Brüninghaus, Marquis de Saint-Eustache, Werner Hessenland, Professor de Worms, Hermann Pfeiffer, Dr. Bull, Gerhard Geißler, Oberst de la Croix, Heinrich Fürst, der Vorsitzende des Anarchistenrates, Bernd M. Bausch, ferner Karl-Maria Schley, Rudolf Böhme, Frank Barufsky und Herbert Kappen. Musik Hans Jönsson, Regie Wilhelm Semmelroth.